Der Mond war Zeuge. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Marie-Claire Loejak-Wieders. Copyright Cornelsen Verlag, Berlin, 2009. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort. Skandal im Brüder Grimm-Museum. Was haben die Mitarbeiter mit dem Diebstahl eines wertvollen Manuskripts zu tun? Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Ludwig Tieck, Direktor des Brüder Grimm-Museums. Er fürchtet einen Skandal. Dorothea Holle, langjährige Chefsekretärin. Macht Liebe sie blind? Golo Fiemann, Aufsicht im Museum. Er möchte das große Geld machen. Thomas Fiemann arbeitet für eine Sicherheitsfirma. Hilft er seinem Zwillingsbruder? Jakob Wilhelm, Doktorand. Er liebt alte Bücher. Christian Anders, reicher Pensionär. Er lebt allein in einem großen Haus. Patrick Reich, Privatdetektiv. Er muss den Dieb oder die Diebin schnell finden. Konstanze Zeigen, Freundin von Patrick Reich. Ort der Handlung? Brüder Grimm Museum in Kassel. Zeit der Handlung? Erster Samstag, Sonntag im September. Zeit der Museumsnacht. Kapitel 1. Samstag, 8 Uhr. Ludwig Tieck, Direktor des Brüder Grimm Museums, liegt im Bett und träumt. In seinem Traum geht er in einem tiefen, dunklen Wald mit hohen Tannen spazieren. Der Spaziergang macht ihn müde. Er legt sich unter einen mächtigen Baum. Wenig später schläft er ein. Plötzlich erblickt er ein großes Tier vor sich. Es sieht aus wie ein riesengroßer Wolf. Es hat Augen wie aus Feuer und große, scharfe Zähne. Ludwig schreit um Hilfe. Ohne Erfolg. Niemand hört ihn in dem Wald. Er will weglaufen. Ohne Erfolg. Er kann seine Beine nicht bewegen. Wie gelähmt liegt er auf dem Rücken. Der große Wolf stürzt sich auf ihn. Ludwig spürt den heißen Atem und blickt in die feuerroten Augen und... Das Klingeln des Telefons befreit Ludwig Tieck von seinem Albtraum. Für einige Sekunden weiß er nicht, wo er sich befindet. Langsam steht er auf, geht in das Badezimmer und duscht kalt. Ludwig Tieck ist nervös. Ein Gedanke geht ihm auch bei dem Frühstück nicht aus dem Kopf. Rotkäppchen. Hoffentlich ist der Traum kein schlechtes Zeichen für die Ausstellung, denkt Ludwig Tieck laut. Zum ersten Mal wird das Originalmanuskript Rotkäppchen der Gebrüder Grimm während der Kasseler Museumsnacht der Öffentlichkeit vorgestellt. Um 17 Uhr wird die Ausstellung offiziell eröffnet. Ein langer, anstrengender Tag liegt vor dem Museumsdirektor. Genau vor einem Jahr, am ersten Samstag im September, nahmen über 100.000 Menschen an der Museumsnacht teil. Es gab viel zu sehen und zu hören. Straßenmusik, Chöre, Tanzgruppen, Akrobaten, Pantomimen. Bei herrlichem Wetter warteten Menschen geduldig auf den Eintritt in die Museen. Ein Volksfest. Ludwig Tieck freut sich auf die Museumsnacht. Er hat gleichzeitig eine unerklärliche Angst. Was der Traum wohl zu bedeuten hat? Kapitel 2. Samstag, 9.15 Uhr. Bist du fertig? Jakob Wilhelm blickt ungeduldig auf die Küchenuhr. Es ist schon 9.15 Uhr. Dein Dienst beginnt in 45 Minuten.

Verschlafen reibt sie sich die Augen. Ist etwas passiert? Ich muss sofort in das Brüder-Grimm-Museum fahren. Der Museumsdirektor wollte am Telefon nicht sagen, worum es geht. Es muss aber dramatisch sein. Schlafe weiter, Konstanze. Ich weiß nicht, wie lange ich weg sein werde. Warte nicht mit dem Frühstück auf mich. Patrick beugt sich zu Konstanze und gibt ihr einen Kuss. Bis dann. 15 Minuten später betritt Patrick das Museum, wo ein aufgeregter Direktor auf ihn wartet. Ludwig Tieck zittert am ganzen Körper. Auf seiner Stirn sind Schweißperlen. Er ist sichtlich mit seinen Nerven am Ende. Der Mond beleuchtet das Museum. Die Straße ist leer und sauber. Das Bolero hat geschlossen. Nichts erinnert daran, dass hier vor wenigen Stunden viele Menschen waren und in das Museum und in die neue Galerie strömten. Ludwig Tieck führt Privatdetektiv Patrick Reich in den ersten Stock, ohne ein Wort zu sagen. Kapitel 9. Vor einer Vitrine bleiben sie stehen. Der obere Deckel liegt auf dem Fußboden. Die Vitrine ist leer. Ludwig Tieck wischt mit einem Taschentuch Schweiß von seiner Stirn. Es ist kaum zu glauben. Das Rotkäppchen-Manuskript wurde gestohlen. Wie konnte das nur passieren? Wenn bekannt wird, dass unser Museum nicht sicher ist, werden wir nie wieder Leihgaben ausstellen können. Sie wissen, Herr Reich, was das für ein Museum bedeutet. Das Manuskript gehört zum Weltdokumenterbe der UNESCO. Patrick nickt. Gott sei Dank bleibt das Museum heute und morgen geschlossen. Außer uns beiden weiß noch niemand über den Diebstahl Bescheid. Lange kann ich ihn aber nicht verheimlichen. Haben Sie schon die Polizei informiert? Will der Detektiv wissen. Um Gottes Willen, nein, keine Polizei! Ich habe zurzeit genug Schwierigkeiten im Museum. Einen zusätzlichen Skandal kann ich mir nicht leisten. Ich hatte gehofft, dass Sie... Erwartungsvoll sieht der Patrick Reich an. Einverstanden. Dann sehe ich mich erst im Hause um. Ich komme dann in Ihr Büro. Über mein Honorar sprechen wir später. Nach einer halben Stunde kommt Patrick Reich in das Büro von Ludwig Tieck. Und? Haben Sie schon Spuren? Wie ist der Einbruch verlaufen? Können Sie schon was sagen? Langsam, langsam. Erstens, es gibt keine Einbruchsspuren an den Türen. Zweitens, die Fenster wurden nicht beschädigt. Drittens, so wie es aussieht, wurde nur das Rotkäppchen-Manuskript gestohlen. Nur ist gut, murmelt der Museumsdirektor. Was denken Sie jetzt? Ich denke, dass der Diebstahl von jemandem begangen wurde, der sich im Museum sehr gut auskennt. Ludwig Tieck wird weiß im Gesicht. Das bedeutet ja, dass ein Mitarbeiter oder sogar eine Mitarbeiterin dafür in Frage kommt. Richtig. Reden wir über das Personal. Kapitel 10. Sonntagmorgen, 3.45 Uhr. Patrick sieht aus dem Fenster. Die Silhouette der Orangerie ist sichtbar. Vor wenigen Stunden ging Patrick dort mit Konstanze spazieren. Seine Gedanken wandern. Der Himmel ist noch dunkel. Irgendwo draußen bellt ein Hund. Andere Hunde antworten. Stille. Vögel beginnen zu singen. Eine Märchenlandschaft erwacht. Ein neuer Tag bereitet sich vor. Patrick denkt an seinen Besuch vom Vormittag zurück. Seine Gedanken kommen immer wieder auf Golo und Thomas zurück. Ist es möglich, dass beide den Diebstahl geplant und ausgeführt haben? Dafür spricht, dass Golo trotz seines niedrigen Gehalts ein teures Auto fährt, dass sein Bruder sich bestens in Sicherheitsfragen des Museums auskennt. Für Patrick ist klar, Golo und Thomas müssen im Auftrag einer dritten Person das kostbare Manuskript gestohlen haben. Noch gelingt es Patrick nicht, Ordnung in das Geschehen zu bringen. Die Mosaiksteine ergeben kein Bild. »Kaffee?« fragt eine Stimme. Patrick erwacht wie aus einem Traum. Für Sekunden weiß er nicht genau, wo er gerade ist. »Kaffee?« fragt der Museumsdirektor erneut. »Gerne.« Der heiße Kaffee tut gut. Patrick ist wieder voll da. Seit wann arbeitet Dorothea Holle als Sekretärin im Museum? Lassen Sie mich nachdenken. Als ich Direktor des Museums wurde, das war vor 10 Jahren, war sie schon da. Warum diese Frage? Nur jemand, der sich im Museum sehr gut auskennt, kommt als Täter oder als Täterin in Frage. Patrick macht eine kleine Pause und sieht Ludwig Tieck in die Augen. Hat sich Frau Holle in den letzten 3, 4 Wochen anders verhalten als sonst? Ist Ihnen irgendetwas an ihr aufgefallen? Denken Sie nach. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein, erklärt Reich. Er zieht aus einer Zigarettenpackung eine Zigarette heraus und steckt sie in den Mund. Seit dem 1. Oktober ist... Ja, ich weiß schon, beendet Patrick den Satz, ist das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten. Ludwig Tieck schenkt sich noch eine Tasse Kaffee ein. Jetzt, wenn Sie mich fragen, fällt mir etwas ein. Seit 3, 4 Wochen ist Frau Holle immer besonders gut angezogen. Sie zeigt mehr Haut, sie hat eine neue Frisur, eine andere Haarfarbe und sie benutzt ein neues Parfum. Haben Sie eine Erklärung dafür? Fragt Patrick. Er hat die Zigarette wieder in die Schachtel gesteckt. Nein. Doch. Es gibt vielleicht einen Grund. Sie hat sich verliebt. Vorgestern hörte ich sie am Telefon sagen, ich dich auch, bis Samstag. Und? Wer könnte ihr Geliebter sein? Jemand aus diesem Haus? Keine Ahnung. Na gut. Es dürfte nicht allzu schwer sein, das herauszufinden. Herr Tieck, geben Sie mir bitte die Telefonnummern Ihrer Mitarbeiter. Ich muss jeden Einzelnen sprechen. Patrick schaut auf die Uhr. Oh, so spät schon, sagt er lächelnd. Im Moment können wir nichts machen. Um die Zeit schlafen die Menschen noch. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mehr weiß. Einverstanden? Natürlich. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bitte, Herr Reich, helfen Sie mir. Rotkäppchen darf nicht sterben. Kapitel 11. Sonntag, 9.30 Uhr. Patrick Reich fährt zur Wohnung von Golo Fiemann. Die Haustür ist offen. Patrick geht die Treppen herauf. Die Mansardenwohnung liegt im 3. Stock. Patrick klingelt. Nichts. Er klingelt ein 2. Mal. Ohne Erfolg. Patrick horcht an der Wohnungstür. Er hört Stimmen von 2 Personen. Patrick klopft an die Tür. Herr Fiemann, ich muss Sie dringend sprechen. Langsam wird die Tür geöffnet. Wer sind Sie? Mein Name ist Patrick Reich. Ich bin Privatdetektiv. Vielleicht haben Sie mich gestern im Museum gesehen? Nein, ich kann mich nicht an Sie erinnern. Was wollen Sie von mir? Darf ich reinkommen? Es redet sich nicht so gut im Treppenhaus. Die Nachbarn. Also gut, kommen Sie rein. Golo führt Patrick in die Küche. Auf dem Tisch stehen 2 Tassen. Ich arbeite im Auftrag von Herrn Tieck. Können Sie sich vorstellen, warum ich bei Ihnen bin? Keine Ahnung. Ich will es kurz machen, Herr Fiemann. Letzte Nacht wurde aus dem Museum das Rotkäppchen-Manuskript gestohlen. Patrick Reich wundert sich, warum Golo Fiemann nicht überrascht ist. Und? Was habe ich damit zu tun? Warum kommen Sie zu mir? Verdächtigen Sie mich? Ich verdächtige niemanden, Herr Fiemann. Ich möchte Sie nur fragen, ob Ihnen irgendwas aufgefallen ist. Nein. Ich kann Ihnen absolut nicht weiterhelfen. Es wäre schön, wenn ich jetzt in Ruhe frühstücken könnte. Patrick Reich steht auf. Bevor er die Wohnung verlässt, dreht er sich um und ruft laut: Thomas Fiemann, ich weiß, dass Sie da sind. Wir sprechen uns noch. Golo wird blass. Zufrieden geht Patrick schnell die Treppe hinunter. Kapitel 12. Sonntagmorgen, 11.30 Uhr. Patrick Reich ruft Dorothea Holle an. Guten Morgen, Frau Holle. Ich möchte bitte mit Jakob Wilhelm sprechen. Er ist nicht da. Können Sie mir sagen, wo er ist? Woher wissen Sie das? Stottert Frau Holle. Patrick weiß, dass er ins Schwarze getroffen hat. Er lässt Frau Holle keine Zeit zum Nachdenken. Sie haben doch die letzte Nacht gemeinsam verbracht, oder? Frau Holle ist so überrascht, dass sie sofort antwortet. Nein, das letzte Mal, als ich ihn sah, war er mit Herrn Anders zusammen. Wann und wo war das? Im Museum, gegen 23.45 Uhr. Patrick geht ein Licht auf. Endlich hat er den fehlenden Mosaikstein, der das Bild abrundet. Er weiß jetzt, wer für den Diebstahl verantwortlich ist. Wissen Sie, wo ich Jakob Wilhelm finden kann? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Nachricht von ihm. Ich mache mir deshalb große Sorgen. Sonntag, 13.30 Uhr. Patrick Reich fährt zum Haus von Christian Anders. Seit 2 Stunden sitzt er im Auto und beobachtet den Hauseingang. Patrick ist müde. Seit vielen Stunden ist er auf den Beinen, ohne geschlafen zu haben. Neben ihm auf dem Sitz liegt eine Thermosflasche mit Kaffee. Gerade als er Kaffee in den Becher gießen will, öffnet sich die Haustür. Patrick ist hellwach. Aus der schweren Haustür kommt mit einem strahlenden Lächeln Jakob Wilhelm. Patrick steigt aus und geht direkt auf Jakob Wilhelm zu. Herr Wilhelm, wo ist das Rotkäppchen-Manuskript? Christian! Er hört auf zu sprechen. Er beißt sich auf die Lippen. Er weiß, dass er ein Wort zu viel gesagt hat. Er hat sich verraten. Er wird weiß im Gesicht. Er stützt sich gegen die Mauer. Er hat plötzlich keine Kraft mehr. Noch weiß niemand, dass das Manuskript gestohlen wurde. Erzählen Sie, was passiert ist. Reden Sie. Das wird Ihnen gut tun. Kommen Sie, wir setzen uns ins Auto. Im Auto von Patrick beginnt Jakob Wilhelm zu weinen. Er zittert am ganzen Körper. Patrick lässt ihm Zeit. Nach und nach beruhigt er sich. Wusste Frau Holle von dem Diebstahl? Nein, sie hat damit nichts zu tun. Haben Sie mit Frau Holle ein Verhältnis, um an wichtige Informationen über die Ausstellung zu gelangen? Anfangs ja. Das war die Idee von Herrn Anders. Aber dann habe ich mich wirklich in sie verliebt. Glauben Sie mir, ich kam mir wie ein Verräter vor. Wie viel Geld haben Sie von Herrn Anders erhalten? Es ging nie um Geld. Ich schwöre es. Wirklich nicht? Nein, das können Sie nicht verstehen. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Märchen. Sie sind mein Leben. Ich lebe, ich atme mit ihnen. Ich wollte das Rotkäppchen-Manuskript der Brüder Grimm nur für mich haben. Ein paar Tage nur. Alte Manuskripte anfassen, in den Händen halten, bedeutet Glück für mich. Höchstes Glück. Herr Anders versprach mir, dass ich mir seine Sammlung alter Manuskripte so oft ansehen könnte, wie ich wollte. Ein Traum wäre so in Erfüllung gegangen. Deshalb habe ich gemeinsame Sache mit ihm gemacht. Das war der Grund. Der einzige Grund. Jakob Wilhelm fängt wieder an, leise zu weinen. Patrick Reich hat Mitleid mit ihm. Sonntag, 16 Uhr. Privatdetektiv Patrick Reich ruft den Museumsdirektor an, um ihn über die Ermittlungsergebnisse zu informieren. Am nächsten Tag liegt das Manuskript wieder in der Vitrine. Christian Anders, Sponsor des Museums und Auftraggeber des Diebstahls, hat Deutschland mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Polizei fahndet nach ihm wegen anderer Kunstdiebstähle. Jakob Wilhelm hat sich mit Dorothea ausgesprochen. Sie hat ihm verziehen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So enden Märchen im Allgemeinen. Wirklich nur Märchen?